Hallo Chris! Hallo Ricky! Ricky. Schon wieder wir beide und jetzt ist es soweit. Nu. Ich frag dich erstmal oder anders. Ja, mach mal. Wir wären da draußen in der MMA-Welt, in der deutschen geliebt. MMA-Welt ganz schön kontrovers gesehen. Ja. Es gibt natürlich die einen, die lieben uns und die anderen finden uns phänomenal. Deswegen frag ich jetzt dich. Auf einer Skala von 1, 1 ist der letzte Scheiß. Ja. Also wirklich richtiger Rotz. Ja. Rats, so. Und zwei ist phänomenal geil, hammergut. Auf dieser Skala. Wie viel Skala. War das? 10? Was? 10? Zwei ist praktisch wahnsinnig geil. Also das ist das Beste, was du dir vorstellen kannst. Sex im Weltall mit Bella Anderson. Oh. Das ist 2. Wo würdest du uns einordnen? Ganz klar zwischen 2. 2, ja. Das habe ich mir gedacht. Also kann es an uns nicht liegen. Gut, nee. Es gibt offensichtlich einige Leute da draußen, die mit uns nichts anfangen können. Ja. Einer dieser Kontrahenten hat sich ja bereits in der letzten Ausgabe zu Wort gemeldet. Eigentlich muss ich wirklich sagen, ich wollte es wirklich nicht vorlesen. Chris, der Chris kann es bestätigen. Es war einfach die Situation, dass Chris am Anfang die E-Mail-Adresse von Sky nicht gefunden hat und dann begonnen hat, diese E-Mail vorzulesen und immer gesagt hat, ja, dann schneide ich das ja raus, oder gedacht hat, ich schneide das dann raus, weil er nicht damit gerechnet hat, dass ich einfach so gestrickt bin, dass ich immer das Gegenteil machen will von dem, was er erwartet. Ja. Das ist natürlich wahnsinnig clever von mir. Also habe ich diese E-Mail vorgelesen, obwohl ich wusste, das darf man im Endeffekt nicht tun, denn damit gibt man diesem dummen Troll letzten Endes die Plattform, die er nicht verdient hat. Mhm. Es hat dann nach der Veröffentlichung keine 13 Stunden gedauert. Da habe ich erneut Post erhalten. Ja. Und schon beim Eingang der E-Mail habe ich, oder ja, bei dem Betreff der E-Mail, ich glaube Anklageschrift war der, habe ich mir gesagt, ach, leck mir am Arsch, die lese ich auf keinen Fall vor. Dann habe ich mir die E-Mail durchgelesen und bin hin und her gerissen. Ja. Denn es ist einfach fast zu gut, um unsere Hörer nicht daran teilhaben zu lassen. Ja, stimmt. Es ist eine E-Mail, die sich natürlich gewaschen hat. Ja. Und ich würde sagen, angesichts dessen, dass aktuell in Kiew Menschen für ihr Recht ihr Leben riskieren und auch ihr Leben lassen, denke ich mir, dass wir jetzt auch ein Risiko mal eingehen können, Chris, und diese E-Mail hier verlesen werden. Ich brauche aber deine Zustimmung. In Anbetracht dessen, das ist mir einfach, der Text ist mir viel, viel zu öde. Gut, dann lese ich jetzt mal vor. Ich habe eine andere Haltung. Ich bin so heiß auf die Fight Night, das gibt's gar nicht. Ich auch, aber diese E-Mail, Chris, unsere Hörer haben ein Recht darauf. Naja. Ich habe Ihnen nicht gestattet, meine E-Mail öffentlich zu verlesen. Ich möchte bitte hier nicht unterbrochen werden. Das ist eine offizielle Vorlesung jetzt hier, mehr oder weniger. Bitte Ruhe. Ja. Du musst also dir jetzt vorstellen, ich habe jetzt praktisch so eine Rolle in der Hand, wie früher, und ich habe auch so eine lustige Hose an und so einen komischen Hut. So. Leute, so, ich habe Ihnen nicht gestattet, meine E-Mail öffentlich zu verlesen. Ich habe einen Rechtsanwalt eingeschaltet. Hiermit weise ich an, dass die letzte Ausgabe MMAR 036-UFN35 Rockhold vs. Philippou Recap gelöscht und entfernt wird. So. Sie haben sich strafbar gemacht. Jetzt sind Sie dran. Eine Schadensersatz- und Urheberschutzklage ist in Arbeit. Außerdem verklage ich Sie wegen Verleugnung und Unterstellung. Sie haben wiederholt Deutschland in die Nazi-Ecke gedrängt. Das ist strafbar. Ich habe einen der besten Anwälte, von dem Sie hören werden. Ja, also da freuen wir uns natürlich nicht, dass wir offensichtlich hier ja das Recht gebrochen haben. Aber ich glaube, wenn man A sagt und in der letzten Folge sowas verliest, muss man auch B sagen. Und die offizielle Anklageschrift, die mir per E-Mail eingegangen ist, mit einer abenteuerlichen E-Mail-Adresse, die sich aus willkürlich zusammengesetzten Buchstaben und Ziffern offensichtlich bei dem Hoster, und das sagt auch schon einiges aus, web.de web.de, die gibt's noch? Scheint so, geholt ja wurde. Also, das ist die offizielle Anklageschrift. Web.de, das ist ja schon wieder zynisch. Ich freue mich schon auf die Gerichtsverhandlung auf Skype. Mhm. So. Da machen wir dann unseren ersten Videopodcast direkt aus dem Gerichtssaal. Genau. Machen wir dann. Und Ich hab so Hunger gehabt, ich wollte eigentlich nie während der Sendung essen, weil das ja eklig ist. Nee, ich auch nicht. Aber heute konnte ich nicht anders. Was knirscht denn da so bei dir? Was isst du denn? Styropor. Hast du es irgendwie noch mit Maggi beträufelt? Nee. Mit Worcester-Soße. Wie heißt das richtig? Wuchersoße. Muster, ja? Wucher, sage ich immer. Wuchersoße. Mhm. Willst du schon mal teasen, was es in der nächsten MMA Radio Fit-Ausgabe gibt? Ratatouille, oder? Was? Nee, was denn? Coq au vin. Ah, kennt man. Ja. Vom Til Schweiger-Film. Vom Til Schweiger-Film, genau. Kein Ohrhasen, aus dem kennt man das nämlich. Ja, eigentlich wollte ich mich jetzt darüber aufregen. Ja, aber... Nee, pass mal auf, weil mir geht das natürlich auch auf den Sack, dass sich irgendwelche so dummen Wichser herausnehmen, irgendwas hier an unserem kleinen Projekt kritisieren zu wollen. Ja. Das ist mir eigentlich wirklich sowas von scheißegal, wie irgendein dummes Schwein diesen Podcast findet. Es ist mir wirklich sowas von scheißegal. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir natürlich im Vorfeld, bevor ich diesen verfickten Podcast hier angefangen habe, auch andere deutschsprachige MMA- und UFC-Podcasts angehört. Und das ist alles Dreckscheiße. Und das ist der Grund, warum ich mich hier hinsetze und einen Podcast mache, so wie ich will. Weil ich den anderen Dreckmist nicht hören kann. Weil das dumme, völlig minder bemittelte Stubenhocker sind, die eine Weltsicht haben, die sie sonst irgendwie aus Call of Duty kennen oder sonst irgendwie so ein Nerd-Scheiß da. Seh, und wenn irgendjemand irgendwas an diesem verschissenen Podcast hier auszusetzen hat, dann soll er sich hinsetzen und seinen eigenen Podcast machen und mir nicht auf den Sack gehen. Also das mit Call of Duty nehme ich dir nochmal persönlich. Ach, das ist doch nicht mehr normal. Was bilden sich denn eigentlich diese ganzen Hampelmänner da ein in diesen diversen Foren? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Das ist interessiert doch überhaupt keine Sau. Dann sollen sie sich doch hinsetzen und selber was machen. Aber doch nicht mir auf den Sack gehen. Ich mach das doch auch nicht. Ich schreibe doch auch nicht auf andere Seiten, wie beschissen ich den Podcast von XY finde. Es interessiert mich einfach nicht. Das ist Mist und den höre ich nicht. Aber ich möchte gerne Informationen über MMA hören oder haben. Da es das in Deutsch nicht gibt, ist dann mein Ansatz, ja, dann mach's halt selbst. Und ich mach's so, wie ich will. Und nicht wie irgend so ein dummes Dreckschwein das will. Und damit meine ich nicht nur den Vollidioten, der uns da die E-Mails schickt. Damit meine ich die ganzen anderen dummen Schweine, die sich auch bemüßigt fühlen, auf irgendwelche Folgen von uns zu reagieren. Ja, das ist mir völlig Latte, wer diesen Podcast hört. Aber die ihn regelmäßig hören, ja, das sind unsere Hörer. Das kann man aber auch fast nicht von der Hand weisen. Nee, das stimmt. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ach, ich freue mich so, ich freue mich so. Aber du hast wahrscheinlich noch News, oder? Anderson Silva hat gestern... Also ich dachte, du fängst an mit Batista, als jetzt auch ein Kiffer geworden. Nee, Anderson Silva ist gestern auf Facebook gesichtet worden. Und zwar da ein Privatchat veranstaltet. Und natürlich so ein Hangout oder was? Auf Facebook. Gibt's da nicht auch so ein Videobildgeschichte? Auf Facebook? Glaube, oder? Da bin ich zu. Da gibt's einen Chat? Ja. Haben wir uns da nicht schon auch geschrieben, Chris? Nein, so einen öffentlichen Chat. Ja, natürlich, kannst du doch einrichten. Ja. So, auf jeden Fall hat Anderson Silva natürlich reichlich Fragen beantworten müssen. Aber die wichtigste ist, gegen wen er denn antreten will, wenn er wieder fit ist. Mhm. So, Chris. Jetzt kommt's. Ja, jetzt rat mal. Nein, Chris Weidman. Nein. GSP? Nein. Zweimal darfst du noch. Zweimal darf ich noch. Ja, Vitor Belfort nicht. Nein. Oder? Ist es einer aus der Division? Nein. Hä? Ist es einer aus einer höheren Division? Nein. Brock Lesnar? Nein. Aus derselben Division, aber nicht mehr aktiv? Nein. Aus einer tieferen Division, aber nicht mehr aktiv? Nein. Aus einem anderen Sport? Ja. Cristiano Ronaldo. Ja. Anderson Silva will, wenn er wieder fit ist, erstmal gegen Roy Jones Jr. boxen. Was für ein Vogel ist das doch. Das ist sein Ziel, klar, warum nicht? Boxen und, will er. Ja, Anderson sagt, einen Boxkampf zu bestreiten, sobald ich wieder kämpfen kann, ist der Plan. Und Roy ist ein großes Idol. Wenn es mir wieder besser geht, ist das mein größtes Ziel. Das ist aber langweilig. Ich finde das nicht langweilig, sondern auch ein bisschen bescheuert, sein Comeback in einer Sportart zu feiern, die man, also wo man mit Sicherheit sagen muss, dass Anderson Silva nicht zum zu den Top Ten gehört, behaupte ich jetzt einfach mal, weil sonst würde er wahrscheinlich schon länger boxen. Und dann auch noch gegen jemanden antritt, der doch ja dafür bekannt ist, nicht der schlechteste Boxer zu sein. Ja. Anderson wurde aber auch gefragt, wie das eigentlich zusammengeht, weil seine Familie ja schon die ganze Zeit sagt, wir hätten nichts dagegen, wenn er endlich mal aufhören würde. Mhm. Da sagt Anderson, er respektiert und versteht die Zweifel. Aber er wartet noch auf die Message von Gott. So in der Art. Er sagt, es muss aus meinem Herzen kommen. Mhm. Und das gehört noch nicht zu seinen Plänen, jetzt aufzuhören. Und er konzentriert sich aktuell nur auf seine Genesung. Und er will so schnell wie möglich zurück sein. Und so ist er einfach, sagt er. So bin ich einfach. Wenn er zurückkommt, dann soll er doch bitte in die UFC zurückkommen. Ja, abwarten, ob das mit diesem Boxkampf, da wird schon so lange drüber gesprochen. Und abwarten. Er geht noch ein bisschen weiter auf diese Zurückkommen-Geschichte ein. Ich bin mir sicher, dass ich zurückkomme, sagt er. Aber es liegt nicht nur an mir. Die Ärzte helfen mir und bis jetzt lief alles super. Er braucht aber die Unterstützung der Ärzte, um wieder auf 100% zu kommen. Und er sieht sich auch eigentlich keine anderen Dinge so machen, außer halt zu kämpfen. Also es geht ja dann darum, ja, kannst du dir vorstellen, als Coach zu arbeiten, Manager, Pipapo, das will er alles nicht. Er will kämpfen und es geht ihm auch nicht nur ums Kämpfen, sondern auch ums Trainieren an sich. Also er will einfach ein MMA-Fighter bleiben. Ja. Ob nun im Oktagon oder in der Trainingshalle, ist ihm egal. Hauptsache, er kann sich verprügeln mit irgendjemandem. Mhm. So. Aber so ganz richtig, dass er keine anderen Dinge machen will, das ist es dann auch nicht. Denn er sagt, ich will wieder gut in dem werden, was ich am besten kann. Ja, das ist mal okay. Aber ein weiteres Projekt ist die Schauspielerei. Es gehört zu meinen Plänen, Hollywood-Schauspieler zu werden. Dafür arbeite ich. Jetzt ist die Frage, Chris. Ja. Du Expendables Alter. Oder was? Naja, ich wollte jetzt dich gerade fragen, wo kannst du dir Anderson Silva in Zukunft, in welchem Film kannst du dir Anderson Silva in Zukunft vorstellen? Oder Serie? Community kann Chevy Chase ersetzen. Oder Childish Gambino. Es ist schwierig, weil ich mag die Stimme von Anderson Silva nicht. Die ist so... Kleiner Rassisten-Kommentar. Also in der Wiederauflage von Der große Weiße wird er nicht dabei sein. ich weiß nicht, ich kann ihn mir nicht als Schauspieler vorstellen. Dazu hat er einfach irgendwie nicht das Charisma. Ja, ich finde, er hat schon das Aussehen. Ja. Mhm. Ich finde, das ist kein hässlicher Typ. Nee, aber Schauspieler zu sein, selbst Jean-Claude Van Damme hat ja, auch wenn er nicht reden konnte, der hat ja ein gewisses Charisma. Das ist ja die Frage, er könnte... Also wenn, wird ja Anderson Silva keine Arthouse-Filme machen oder die Hauptrolle im zweiten Drive-Film spielen, sondern der wird ja dann wahrscheinlich so einen Hau-Druff-Film machen. Ja, ich könnte mir den gut an der Seite von Steven Seagal irgendwie vorstellen. Oder von oder er ist der Funny-Part von so einer Buddy-Komödie. Die Stimme hätte er. Die Stimme hätte er, ja. Es soll ja Beverly Hills Cop als Serie kommen. Stell dir mal Hightower vor. Mhm. Und ihn. Aber Hightower ist doch gestorben vor ein paar Jahren, oder? Ja. Ach, aber macht doch nichts. CGI ja. Ist so weit heutzutage. Also, genau. Dann gibt es noch eine News über einen Verletzten, nämlich Anthony Pettis. Der hat sich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, also ich feiere mein Comeback am 5.7. bei dieser 4th of July Card. Also es gibt ja immer zum 4.7. rum ein großes UFC-Event und der 4.7. ist Freitag. 5.7. wäre dann Samstag und da will Anthony Pettis mit seinem Kreuzbandriss dann wieder zurück im Oktagon sein. Gut war, dass die Sendung, in der er das bekannt gegeben hat, auch gleich einen Arzt im Studio hatte, der das Ganze mal so ein bisschen aufgearbeitet hat und sagt, also so ein Judy-Comeback ist eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Also man kann wohl fast nichts Schlimmeres im Knie haben als ein Kreuzbandriss. Meniskus kann noch ähnlich schlimm sein, aber Kreuzbandriss ist somit das härteste und dieser Arzt hält ein Comeback im Juli für eigentlich ausgeschlossen. Wo du gerade Kreuzbandriss angesprochen hast, da kann ich ja mal auf die 4-11er News verweisen, denn da werde ich morgen die Kreuzbandverletzung von Radamel Falcao drin haben. Kennst du den? Wahnsinn, natürlich kenn ich Falcao. 66 Millionen Mann kommt, halbes Jahr gespielt, Schrott. Naja. So läuft Monaco, halt manchmal. Monaco kann es sich erlauben. Ja. Ja, aber warum machen die diese July-Geschichte? Was ist der Anlass? Ja, das ist nicht von Seiten der UFC. Anthony Pettis hat sich dieses Ziel gesteckt. Nee, warum die UFC da immer ein großes Event macht? Das könnte daran liegen, dass die meisten Leute halt einfach Zeit haben. Weil ja Feiertag und so. Also könnte ich mir vorstellen. Oder es hat halt einfach Tradition. Aber in erster Linie würde ich denken, das wird so ähnlich sein, wie dass die Blockbuster, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es so, liefen so Blockbuster-Filme oder so ja immer an Weihnachten bei uns oder an Ostern. Im Sommer immer. Nee, ich meine nicht im Kino. Ach so. Ich meine im Fernsehen. Ja, das stimmt. Aber im Sommer kommen ja immer die klassischen Blockbuster ans Kino. 2015 wird ja, oder sollte ja eigentlich das brutalste Blockbuster-Kinojahr der Menschheit sein. Mit Star Wars, Jurassic World, Avengers 2, Superman vs. Batman. Das wurde aber jetzt, weil sie ein bisschen Schiss bekommen haben, DC, haben sie gesagt, oh, heieiei, das machen wir doch mal 2016. Also das mit den, ja, das kann gut sein, ja. Dass man da so aufspringen will auf die Welle, oder was? Boah, das ist halt eine Mischung. Hast du erbrochen? Nee, ich habe eine Mischung. Ich habe nämlich hier wieder Cuba Libre mir gemacht, aber das ist halb, glaube ich, heute. Ich trinke Killerfisch. Ja, ist klar. Das ist der beste Energy Drink der Welt. Wir müssen früh loslegen, ja. Ich wollte noch kurz sagen, ich habe ja mal als Theaterleiter gearbeitet und habe mir dann die Frage gestellt, wieso ist es eigentlich so, dass in den USA, das war ja früher in Deutschland nicht so, aber in den USA die Blockbuster immer zum Sommer ins Kino kommen. Na, weil da die Kids Sommerferien haben. Nee, das war nicht der Grund. Doch. Nein. Der Grund war, dass die amerikanischen Kinos schon viel früher Klimaanlagen hatten. Ja, das war auch absoluter Standard. Und dass die Leute gerne, wenn es gerade draußen so warm war, ins Kino gegangen sind, um halt erstens mal klimatisiert und Kinofilm, das hat denen einfach gefallen. Mhm. Und das war der Grund, warum man sich irgendwann auf oder Sommer halt fixiert hat. Weil du könntest es ja auch im Winter bringen. Also da haben ja die Kinder auch Ferien. Ja. Und das war der Grund. Im Winter kommt Star Wars dann. Das wurde auch verschoben übrigens. Kannst kaum abwarten. Oh Gott. Vitor Belfort. Da gibt es eine interessante Information. Mhm. Denn wir alle haben ja gesagt, naja, jetzt lass den Vitor mal gegen Chris Weidman in den USA kämpfen. Mhm. Dann kann der Vitor nämlich kein Testosteron mehr nehmen und hat ein Problemchen. Tja, da ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. Denn, wie? Ja, Vitor Belfort wird für seinen Kampf gegen Weidman eine Ausnahmegenehmigung für das Nutzen von Testosteron aus medizinischen Gründen erbitten. Das gibt's doch gar nicht. Ob ihm natürlich dann diese Ausnahmegenehmigung erteilt wird, ist die andere Frage. Aber im Endeffekt geht er halt hin und fragt, kann ich ausnahmsweise mal dopen, weil ich bräuchte es für meinen Körper. Für den Titelkampf. Ja, er hat das ja auch noch begründet, was das dann alles für Auswirkungen hätte, wenn er kein Testosteron zu sich nehmen würde. Das will ich alles gar nicht wissen und ich bezweifle und bestreite auch nicht, dass er vielleicht einen zu niedrigen Testosteronwert hat. Ja, dann hat er aber Pech. Ja, einfach. Es ist halt einfach Pech. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn dieser Kampf in Las Vegas stattfindet, dass sie das durchgehen lassen. Mhm. Aber wenn, ist für mich, das ist eine Art Witzfight für mich. Mhm. Also, und stell dir sich vor, Whiteman verliert den Kampf. Ja, wir diskutieren am Dienstag darüber, was GSP gesagt hat. Und einen Tag später gibt es so eine Meldung. Mhm. Allein, dass sich Vitor Belfort damit traut, an die Öffentlichkeit zu gehen, finde ich schon ein dickes. Der hat überhaupt nichts kapiert. Nee. Der hat es nicht verstanden. Und ich sag dir, wenn sie das durchgehen lassen, also dann falle ich ein bisschen vom Glauben ab. Dann muss sich die Sichtweise auf die UFC definitiv ändern. Also was Prävention und das Verhindern von Doping angeht. Also, ja, das hat mich richtig geschockt, muss ich sagen. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Ja, aber wer entscheidet denn, dass das frei oder durchgewunken wird, das Testosteron-Ding? Die Commission. Ja, die werden doch nicht sagen, ja komm, dann mach mal ausnahmsweise. Oder sind die Gründe von ihm, weil er es so dringend braucht, so stichhaltig? Na, es gibt schon die Möglichkeit, sowas zu machen, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das an Wert XY gekoppelt ist und wo dieser Wert liegt. Das Problem ist halt einfach, dass Vitor Belfort, ich glaube 2006, schon mal erwischt wurde mit TRT von eben der Nevada Commissioner. Mhm. Und die sind natürlich nicht so gut auf ihn zu sprechen. Das ist natürlich logisch. Der hat die ja schon einmal verarscht. Und da müssen wir natürlich drauf hoffen, dass die jetzt sagen, ach, weißt du was, du kannst uns mal am Arsch lecken. Entweder du gehst hier zumindest für die Zeit des Kampfes ungedopt ins Oktagon oder du lässt es ganz. Weil davor wird das definitiv zu sich nehmen beim Training und so. Das kannst du ja fast nicht verhindern, weil obwohl die UFC ja jeden Kämpfer testet, aber ja, überraschenderweise bei Vitor Belfort haben sie noch nie was gefunden. Whiteman hat ja gesagt, es ist ihm egal, ne, ob er TRT nimmt oder nicht. Ja, klar. Aber was soll er auch anders sagen? Ja, klar. Dann, wenn er sagt, oh, das ist aber geht nicht mit rechten Dingen zu, dann steht er wieder als Heulsuse da, ne? Ja, ist schwierig. Weil da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir ja auch schon am Dienstag besprochen haben. GSP hätte ja früher mal was sagen können. Und Whiteman hätte ja jetzt die Möglichkeit zu sagen, so geht's nicht. Aber er macht das ja auch immer so von hinten durch die Brust so. Also das ist keine klare Aussage gegen TRT und allgemein gegen Doping. Und ja, also so richtig hat keiner die Eier in der Hose da mal auf den Tisch zu hauen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wirklich zu sagen, Leute, also wenn ich hier euer Champion sein soll, dann möchte ich nicht gegen jemanden antreten, der offensichtlich die Kämpfe gewonnen hat, dadurch, dass er hier dopt. Und also das kann es einfach nicht sein. Gut, wir werden sehen, wie das ausgeht. Ja, das wird uns mit Sicherheit noch eine Weile beschäftigen. Ja, das scheint so. Dann habe ich ja in der letzten Ausgabe erzählt, dass Dan Henderson auf Shogun Hua treffen wird. Mhm. Dass es zum großen Rematch der beiden kommt. Fight of the Year 2011. Und Dan Henderson hatte zu dem Zeitpunkt, ja, da hat er wahrscheinlich schon wieder einen Vertrag gehabt, aber die Wochen davor war er vertragslos. Nach seiner Niederlage gegen Vitor Belfort hatte er keinen Vertrag mehr bei der UFC. Jetzt hat er selber bekannt gegeben, dass er einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Und das Überraschende aus meiner Sicht ist, dass es ein Vertrag ist für 6 Kämpfe. In seinem Alter ist das wirklich Gold. Also ja, da nochmal einen 6-Kämpfe-Vertrag zu bekommen, mit Sicherheit wird der nicht so hoch turniert. Na, helf mir doch mal. Nicht tituliert. Dotiert. Ja, dotiert sein wie sein alter Vertrag. Aber es ist natürlich schön zu wissen, dass du jetzt noch Minimum 2 Jahre deine Ruhe hast. Mhm. Das, denke ich mal, ist gar nicht schlecht. Und ist mit Sicherheit auch gar nicht so schlecht für den Kampf dann, wenn er da ein bisschen entspannter 32 ist. 32 ist er. Ja, aber es ist ja, sagen ja die meisten Kämpfer ja, dass es nicht so wichtig ist, wie alt du bist, sondern wie lange du diesen Sport machst. Mhm. Es war ja auch bei den gerade zurückgetretenen Chris Lieben jetzt das Problem. Der ist ja auch erst 33, aber ist halt einfach schon so lange im Oktagon, dass der Körper nicht mehr mitmacht. Der scheiß Josh Thompson ist ja auch schon 13 Jahre dabei, ne? Mhm. Auch schon ewig dabei. Ja. So, dann. Beim letzten Mal habe ich mir noch überlegt, ob ich Brock Lesnar mit in die Sendung nehmen soll. Als News. Hab's dann gemacht. Und wer hätte es gedacht, in dieser Ausgabe ist er auch schon wieder mit dabei. Denn sein ehemaliger Jiu-Jitsu-Coach Rodrigo Medeiros, besser bekannt unter dem Namen Comprido. Das ist sein Spitzname. Ah, jetzt klingelt's, ja. Ja, der hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, also zum möglichen Lesnar-Comeback, die Möglichkeit besteht. Oh, meine Güte, natürlich besteht die Möglichkeit. Aber pass auf, jetzt. Dass ich morgen noch ein Kind kriege. Jetzt kommen aber die Fakten, Chris. Und zwar besteht dann die Möglichkeit, wenn er entscheidet, dass er es machen will, dann macht er es auch. Ja. So, also, da ist natürlich, er ist Insider, das hört man sofort raus hier bei den ersten zwei Sätzen. Ja. Aber es geht ja noch weiter. So war das auch, als er sich zum ersten Mal entschlossen hat, MMA-Fighter zu werden. Er wollte seine Grenzen austesten. Ja, also im Endeffekt ist das eine Aussage, die hätte auch ich treffen können und die hätte genauso viel Gehalt gehabt. Aber was ich interessanter fand, war die Aussage, ja, es, muss man nochmal auf das Interview mit Dana White zurückkommen, als er ja gesagt hat, Brock Lesnar hatte diese Krankheit, dieses Staphylokokken. Unaussprechliche Ding da. Und man muss sich fragen, was hätte Brock Lesnar leisten können, wenn er diese Krankheit nicht gehabt hätte. Und dazu sagt Comprido, ich glaube, das ist ein psychologisches Ding. Brock hatte eine schreckliche Krankheit. Er also, war am Boden. Kindheit. Was? Ich dachte Kindheit. Nee, Chris, wenn du jetzt da immer reinredest, währenddem ich hier zitiere, dann macht es ja gar keinen Sinn. Brock hatte eine schreckliche Krankheit. Er war am Boden. Bitte. Hör mal zu, du blödes Schwein. Ja. Erst laberst du hier ständig rein, bringst mich jedes Mal aus der Fassung und dann machst du dich darüber lustig, dass ich dann Brock sag. Das kann nicht dein Ernst sein, oder? Jetzt lass mich doch das Zitat mal sagen. Ich glaube, das ist ein psychologisches Ding. Brock hatte eine schreckliche Krankheit. Er war am Boden, er starb beinahe. Wenn du dir das mal vor Augen hältst, was hättest du gemacht? Hä? Was ist denn das für eine Aussage? Ja, wieso? Es geht ja darum... Ich habe es falsch eingeleitet. Es ging darum, warum Brock Lesnar aufgehört hat. So, es war gar nicht der Punkt, was er hätte leisten können, hätte er die Krankheit nicht gehabt. Es ging darum, warum er praktisch so in Anführungsstrichen früh aufgehört hat. Ja. Der Typ hat dann auch noch gemeint, ja, der Kampf gegen Alistair Overeem, der kam eigentlich zu früh. Brock Lesnar hätte sich noch mehr Zeit lassen sollen, um einfach wieder auch ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken, weil er relativ schnell nach dieser OP wieder in den Oktagon wollte. Hat sich einfach nicht genügend Zeit gelassen. Okay. Und dann sagt er noch, wenn er sich jetzt besser fühlt und motiviert ist, ist er für jeden in der UFC ein großer Gegner. Das ist auch... Mit Sicherheit, ja. Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn du ihn besiegst, ist das sofort ein Statement. Und für die UFC haben wir ja auch gesagt, ist das einfach am Anfang auf jeden Fall mal ein sehr gut verkaufter Pay-Per-View. Eine Ansetzung hier alleine schon, ne? Ja. Ich weiß, wie sehr er sich als Kämpfer weiterentwickelt hat. Er wäre vermutlich immer noch einer der Besten, wenn die Krankheit nicht dazwischen gekommen wäre. Keiner kann sagen, was er noch erreicht hätte. Ja, der ist jetzt 36 Jahre alt. Ich weiß nicht, wann er 37 Jahre alt wird. Der Vertrag mit der Catch Organization, der geht ja noch ein Weilchen. Und lass ihn dann mal 38, 39 sein. Dann noch ein Comeback in die UFC. Nee, wenn, dann muss es jetzt sein. Für so ein Tanzbären-Comeback da, das glaube ich nicht. Ich sage, wenn, dann dieses Jahr. Der ist auch durch. Wenn ich den sehe da bei Catch Raw, das ist so ein Kasper, das gibt's gar nicht, du. Na, hast du dich ja das letzte Mal schon drüber aufgeregt, du armer Mann. Aber dann guckst halt einfach nicht. Chris. Ja. Ja. Es gibt eine Verletzung, die betrifft uns Europäer. Und zwar ist ja am 8.3. die Fight Night in London. Du wirst dich erinnern, Gustafsson gegen Manowar. Ja. Und jetzt hat sich Ross Pearson verletzt. Der sollte eigentlich gegen Melvin Gillard in einem Rematch antreten. Vielleicht erinnerst du dich noch an die Manchester Card. Das war die Geschichte, als Gillard Pearson mit diesem illegalen Knie, sage ich jetzt mal, getroffen hat, ja, und der Kampf abgebrochen wurde. Und dann wurde ja auf der Pressekonferenz im Anschluss direkt bekannt gegeben, dass die beiden in London dann aufeinandertreffen sollen. Pearson hat sich jetzt, wie gesagt, verletzt, eine Knieverletzung. Und wird ersetzt durch Michael Johnson. Das ist natürlich großartig. Michael Johnson ist Chris Tucker. Ja, genau. Richtig, der trifft auf Melvin Gillard. Ja, das ist richtig cool. Der hat auch richtig Momentum gerade und sollte eigentlich den Kampf gegen Gillard gewinnen. Das Einzige, was mich so ein bisschen ärgert, Michael Johnson hat sich ja so ein bisschen ins Gespräch gebracht für einen Kampf gegen Khabib Nurmagomedov. Wo Nurmagomedov dann meinte, ja, du bist mir praktisch zu weit unten gerankt und bringst mir nichts für meine Karriere. Wir haben darüber gesprochen. Und ich hätte diesen Kampf gerne gesehen, Nurmagomedov gegen Johnson. Und den können wir natürlich jetzt knicken. Ja. Das ärgert mich ein bisschen. Für die Fight Night direkt danach, die in Natal in Brasilien, die 38. am 23.3. wurden drei weitere Kämpfe bekannt gegeben. Clayson Thibault trifft auf Meyerbeck Taisumov, das ist dieser Tscheche, der in Österreich lebt, der in Singapur. Stimmt, der in Singapur erst. Richtig. Uns enttäuscht hat, muss man sagen. Wir haben ja gehofft, dass die erste Runde war doch ganz gut. Die war stark und die anderen beiden dann nicht so. Hat er zwar gewonnen, aber blieb hinter den Erwartungen zurück. Ja. Und gegen Thibau ist das natürlich eine schöne Standortbestimmung und auch ein hochinteressantes Match, finde ich. Tolle Ansetzung hier. Und außerdem wurde bekannt gegeben, dass Leonardo Santos auf Norman Park treffen wird. Wenn ich mich richtig erinnere, ist dieser Norman Park auch, er hat doch so eine coole Rede gehalten. Ach nein, ich habe es verwechselt. Norman Park hab ich gesehen gegen diesen asiatisch aussehenden John Tuck. Jetzt weiß ich es wieder. Gegen John Tuck in Manchester. Aber der ist stark. Norman Park ist auf jeden Fall stark, trifft auf Leonardo Santos. Und Diego Perpetu trifft auf Kenny Robertson. Und diesen Perpetu, den haben wir auch gesehen bei irgendeiner brasilianischen Fight Night. Und er ist mir so halbwegs im Gedächtnis geblieben. Sprich, irgendwas muss mir an dem gefallen haben. Jetzt gucke ich mal, wie der... Also er hat verloren gegen Akhmedov. Ich glaube, der ging relativ offensiv nach vorne. Das war ein cooler Schlagabtausch zwischen Perpetu und Akhmedov, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, aber irgendwie so in die Richtung geht's. Ich sehe auch gerade, ja, Fight of the Night Bonus haben die bekommen. Ja, also das scheint ein sehr offensiver Kämpfer zu sein. Überhaupt, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon gesagt, diese 38. Fight Night in Brasilien und auch die 36. da, die finde ich wirklich großartig von der Card. Hochinteressant. Die übernächste war doch diese Scheißcard, ne? Mit dem Koreaner. In Brasilien jetzt, oder was? Nee, nicht die übernächste. Die nächste ist ja Machida, ne? Die nächste ist Machida. Sassi. 36 ist Machida. Du meinst wahrscheinlich das Ultimate Fighter Finale in China. Oder was meinst du? Höchstwahrscheinlich, ja. Weil die nächste Fight Night ist dann Brasilien. 15.02. Machida gegen Musashi. Das ist super. 37 ist dann schon London und dann wäre dazwischen noch Ultimate Fighter Finale am 1.3. Am 1.3. in China. Aber da ist der Main Event John Haraway gegen Dong Yun Kim. Ja. Müssen wir uns überraschen lassen. Aber die Card, wie gesagt, die Brasilien-Cards, die zwei, die jetzt kommen, finde ich schon geil, muss ich so sagen. Gut, dann kommen wir jetzt endlich zu UFC on Fox 10, Chris. Das ist das Event, auf das du wirklich schon hinfieberst. Ich muss sagen, Main Event und Co-Main Event finde ich interessant. Dann nimmt für mich so ein bisschen, nicht die Lust, aber da bin ich ein bisschen enttäuscht von der UFC on Fox Card. Weil ich bin eigentlich gewohnt, dass also mindestens 4 Fights von der Main Card richtig geil sind. Also ja, einfach Donald. So eine Ansetzung. Nee, aber da kommen wir jetzt gleich nach und nach drauf zu sprechen. Los geht's natürlich mit Lightweight-Kampf Josh Thompson gegen Benson Henderson. Für mich trifft hier die Nummer 3 auf die Nummer 4 im Lightweight. Um gleich mal zu vervollständigen, für mich die Nummer 1 ist nicht Anthony Pettis, sondern Gilbert Melendez. Und dann Anthony Pettis. Und aus meiner Sicht, ich würde Thompson wirklich vor Henderson ranken. Ich finde, Josh Thompson bekommt zu wenig Credit für das, was er geleistet hat. Mhm. Ja, kann ich nur so sagen. Also ich finde Josh Thompson einen großartigen Kämpfer und hat auch in seinem letzten Kampf bewiesen gegen Nate Diaz, was er drauf hat. In der UFC vor allen Dingen bewiesen, was er drauf hat. Er hat davor lange nicht in der UFC gekämpft, sondern immer bei Strikeforce. Aber da hat er es auch gezeigt, was er drauf hat. Also sind wir ehrlich, die Kämpfe gegen Melendez waren großartig. Dann auch gegen Pat Healy, kann ich mich erinnern, gab es mal so eine Geschichte, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Also das ist ein richtig, richtig starker Mann. Nein, gegen Melendez darfst du ja auch verlieren, ne? Finde ich auch. Und gegen Benson Henderson, oder um jetzt mal auf Benson Henderson einzugehen, warum ich den an 4 stelle, ist, dass insgesamt so, wenn ich die Kämpfe sehe, die er so zuletzt gezeigt hat, Ausnahme ist Nate Diaz, fand ich es nicht so überzeugend. Er hat natürlich starke Gegner gehabt. Frankie Edgar, Gilbert Melendez, Anthony Pettis. Pettis können wir rausnehmen, glaube ich. Das braucht man nicht von überzeugen reden. Aber Melendez war nicht die geile Performance. Da hätte ich Melendez den Sieg gegeben. Und die beiden Kämpfe gegen Edgar. Gut, der erste ist, denke ich mal, unumstritten. Aber der zweite war dann auch schon nicht so gut. Also das schwingt immer irgendwie so ein... Er ist schon gut, aber... Weißt du, sowas schwingt dann irgendwie immer bei mir damit. Mhm. Deswegen würde ich ihn auf 4 ranken. Du findest ihn ja nicht so excited wie ich, ne? Oder exciting. Nee, weil er für mich einfach dann unterm Strich zu wenig Excitement versprüht in seinen Kampf. Naja, der hat doch aber alles im Prinzip. Der hat auch ein Wahnsinns Striking. Ich glaube, dass es nicht stark genug ist. Ich glaube, dass er ist absolut keiner, der Leute ausnockt. Ich glaube, dass da zu wenig Power. Also er ist sehr ein sehr technischer Kämpfer, glaube ich einfach. Mhm. Was auch well-rounded, ne? Der kann ja im Prinzip alles so. Judo überragend? Ja, ich würde schon sagen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, die meisten, die da ganz oben stehen, müssen well-rounded sein. Ausnahmen sind dann so Top-Athleten wie Ronda Rousey, die sich vielleicht mehr aufs Judo fixieren können, aber selbst die hat ja gemerkt, ich muss am Striking was tun, ich muss Jiu-Jitsu besser werden, deswegen arbeite ich jetzt mit Hannah Gracie zusammen, der übrigens Stephanie und Hunter gecoacht hat, zusammen mit Eve. Echt? Mhm. Also Torres oder was? Ja. Die sind ja zusammen, Hannah Gracie, dieser Typ ist der Wahnsinn, Chris. Ich kann dir nur ans Herz legen, die Gracie Breakdowns heißen, die Geschichten auf YouTube anzugucken. Hannah Gracie ist, den möchte ich heiraten. Ja, aber bei diesen Breakdowns war doch aus CM Punk mal, ne? Kann sein. Ja, trainiert ja da auch manchmal mit. Selten, aber manchmal ist er dabei. Auf jeden Fall. Aber das ist ja fast schon ein Boom, das ist ja schon hip. Wenn man da irgendwie mit so einem Gracie-Shirt rumläuft, Backstage beim so einer YouTube-Geschichte von der WWE, ist Batista auch mit so einem Gracie-Shirt rumgelaufen, hat man ja auch dann gehört, dass er mit Nate Diaz trainiert und im Gracie-Camp ab und zu trainiert und auch den schwarzen Gürtel holen will. Da muss man aber dazu sagen, da gibt es ja zwei Unterschiede. Bei den Gracies sind ja nicht alle Gracies die Gracies, beziehungsweise sind schon alle Gracies. Aber ich würde mal sagen, Hannah Gracie ist dann schon nochmal was anderes als Caesar Gracie, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, als Coach. Caesar etwas dickere, ne? Ja, das ist mehr so ein Manager, das ist ein schmieriger Typ mehr. Okay. Fighten die denn großartig noch in der UFC irgendwer von denen? Nö. Nee, ne? Die haben aber auch keine Ambitionen da in der UFC. Aber zurück zu der Geschichte mit Stephanie McMahon. Die wollte halt sich dann auch mal verteidigen können und vor allen Dingen, dass ihre Kinder sich verteidigen können. Mhm. Und deswegen haben sie die beiden eingeladen, Hannah Gracie und Eve Torres. Und ein Wochenende lang gab's Personal Training. Zuerst hat sich Hannah um die 3 Kinder gekümmert von Triple H. Hat gesagt, die haben wirklich das Beste der Gene abgekriegt. Das müssen 2 wundervoll niedliche Kinder sein. Und da hat sich Hannah drum gekümmert und Triple H stand halt so die ganze Zeit mit dabei und hat sich das mit angeguckt und dann kam wo auch Vince mit rein und hat sich das angeguckt und das war für Hannah Gracie irgendwie schon so ein kleiner Markout-Moment, weil er natürlich auch WWE-Fan war, obwohl das nicht sein durfte. Sein Vater hatte da immer Riesenprobleme mit der WWE und trotzdem, für ihn war es natürlich toll und irgendwann wollte Triple H dann auch mal so ein bisschen was wissen, obwohl er nicht so sehr irgendwie damit was am Hut hat mit MMA und so. Ja. Also das spricht da wahrscheinlich auch seine grundsätzliche Statur gegen, oder? Ich weiß nicht, guck dir Brock Lesnar an. Oh, oder Batista. Also geht schon, aber... Bei, der hat natürlich auch eine unfassbare Durchblutung jetzt, seitdem der Röhren-Jeans trägt. Ja, das glaube ich. Im Endeffekt musst du aufpassen, dass er nicht ständig in die Luft fliegt, weil er da rausgepresst wird aus diesen Jeans. Hast du da mal was gesehen? Nee, ich habe mir nur dieses Video, was die WWE veröffentlicht hat, wo er erzählt, dass er mit Nick Diaz trainiert hat. Und da sieht man ganz kurz mal was, aber das hat mir schon gereicht. Auf jeden Fall hat sich Stephanie gewünscht, dass Eve Torres sie trainiert. Und das hat Eve gemacht. Und Eve hat auch mal erzählt, als sie begonnen hat mit Jiu-Jitsu, haben sich ein paar Leute darüber lustig gemacht und sie hat so aus Spaß mit Matt Hardy auf irgendeiner Europatour so rum Spaß gemacht und so rumgegrappelt, sage ich jetzt mal. Und wollte dann mal wissen, ob die ganzen Holds und Moves auch wirklich funktionieren und hat dann Matt Hardy schlafen geschickt. Ja, das war natürlich dann, hat für reichlich Gelächter gesorgt auf so einer Europatour. Ja, schöne Anekdoten, die sie da erzählt hat, die gute Eve und schön, ja. Auch Hannah Gracie. Vielleicht packe ich das Video mal auf unsere Facebook-Seite, dann könnt ihr es euch angucken. Ja, die trainiert halt zusammen mit Hannah Gracie im Gracie Gym und hat sich da so ein Selbstverteidigungsprogramm, glaube ich. Mit Arm. Ja, auf die Brust geschrieben. Er hat ja genug Brust zum Draufschreiben. Da hat sie wirklich viel. Gut, zurück zum Kampf. Henderson gegen Thompson. Ich denke mal, dich brauche ich nicht fragen. Aber du kannst ja vielleicht mal sagen, warum du glaubst, dass Benson Henderson Josh Thompson ist. Das ist der ultimative Druck für Benson Henderson nach der Niederlage gegen, wie hieß er noch? Anthony Pettis. Wie? Was ist denn da los? Wir sind eine glückliche Familie, Chris. Also ich weiß nicht mehr, gegen wen er da verloren. Das war so ein Vollidiot. Auf jeden Fall, der steht mega unter Druck. Natürlich, Josh Thompson ist möglicherweise der unangenehmste Gegner, den du hättest bekommen können. Ne? Vielleicht noch Gilbert Melendez, aber der stünde ja nicht zur Disposition. Also das ist wirklich extrem spannend. Aber natürlich, Benson Henderson muss das Ding gewinnen, weil es ist mein Lieblingsfighter und weil ich vertraue in ihm. In ihn. Josh Thompson das Ding gewinnt, ganz klar Number One Fighter dann. Number One Contender für den zurückkehrenden Pettis irgendwann mal. Genau, für Thompson geht es auch um einen Titelkampf. Allerdings sagt er selber, wenn ich gewinne und Pettis braucht, solange man halt eben braucht für so einen... Dann will er gegen Gilbert oder was? Nee, dann will er noch zwischendrin nochmal einen Kampf. Gegen Gilbert? Die haben sich schon ganz oft gegenübergestanden bei Strikeforce. Ich würde es gerne sehen, ich hätte kein Problem damit, aber irgendwie sagt mir mein Gefühl, das macht die UFC nicht. Vielleicht gegen TJ Grant, der ja eigentlich Nummer 1 Herausforderer war, bevor er sich diese Gehirnerschütterung zuzog und dann Anthony Pettis für ihn eingesprungen ist im Kampf gegen Benson Henderson. Also das könnte natürlich sein, wenn Thompson gewinnt und er will nochmal kämpfen vor einem möglichen Pettis-Kampf, dann wäre TJ Grant, sollte der fit sein, ein möglicher Kandidat. Für Benson Henderson geht es erstmal um nichts, sondern einfach nur darum, sich wieder... Wieso denn das nicht? Du kommst aus der Niederlage als Champion und dann musst du dich bestätigen. Ja, ich meinte damit nicht um einen Titelkampf. Es geht erstmal darum, sich wieder zu etablieren und zu zeigen, okay, das beim letzten Mal war ein Fehler, war ein Ausrutscher, oder ich habe einen Fehler gemacht, es war ein Ausrutscher. Ausgerutscht ist er. Aber ich bin hier der Shit in der Division und sollte er diesen Kampf gewinnen, da wiederum würde ich mir eher vorstellen können, dass es nochmal einen Kampf gibt gegen Gilbert Melendez. Das könnte ich mir dann fast schon eher vorstellen, aber es ist schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall, diese Lightweight Division ist geil. Ist zweifelsohne. Die Lightweight Division ist geil, definitiv. Ja, und definitiv. Und es stehen jetzt wieder viele wichtige Kämpfe an. Natürlich mit auch Michael Johnson, der ja jetzt in den Oktagon steigt in London. Zeitnah. Donald Cerrone ist auf der Card mit dabei. Habib, ein bisschen Pech jetzt, ne? Aber. da muss man mal abwarten, wer den jetzt vor die Fäuste bekommt. Ganz im Ernst, da ist Sky is the Limit, sage ich dir. Ich würde gern mal Khabib gegen Gilbert Melendez sehen. Hätte es ja geben sollen, aber leider Gottes, aus irgendwelchen Gründen kommt dieser Kampf vorerst nicht zustande. Großartig. Und ich finde es ja auch großartig, wer in 14 schon gerankt ist wieder. Ne? Das finde ich auch fantastisch. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsdivision. Diego Sanchez. Es ist, ja, der ist so großartig, der Typ. Er hat ja bald schon wieder einen Kampf. Er hat bald schon wieder einen Kampf, ja? Bei 170, 71, 100, 200, 300. Oh, jetzt, 400. Also an den Nummern möchte ich mich jetzt hier. 100, 800. Weißt du schon, ob sie 800? Über 100 war es auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Es war gegen Miles Jury bei 171. Dieses Internet ist hervorragend. Also, Chris, finally, dein Tipp. Der Benson Henderson. Ganz klar. Soll ich dir noch sagen, wie? Ja. Oh, Scheiße, das weiß ich gar nicht. Ja, dann sagst du es mir nicht. Ich natürlich sag, fair and square decision. Ganz knapp, denke ich mal. Ich glaube, da wird keiner gefinished. Ich sag, Josh Thompson gewinnt das Ding. Ja, ich bin mir da, es wird, ja. Ja, unterschätzt mir Josh Thompson. Nee, überhaupt nicht. Nein, tue ich nicht. Ich habe mir auch gerade nochmal Road to the Octagon angeguckt. War eine tolle Sendung, wie ich fand. Oh, ich fand's okay. Ja. Ich habe schon bessere gesehen. Ja, ich habe auch schon bessere gesehen, definitiv. Aber Josh Thompson, er ist schon ein Sunnyboy, oder? Wie er da bei diesem Basketballspiel war und so mit den ganzen Kids da abgehangen hat. Das ist schon ein cooler Typ, muss man sagen. Ist ein cooler Typ, aber ich glaube, der hat so einen kleinen Vorteil, dass er so vom Kopf her frei ist. Weißt du, was ich damit meine? Ja, weiß ich. So einfach so dieses lockere, hey, ich habe viel erreicht und mal gucken, was kommt. Super, wenn ich einen Titelkampf bekomme, ist es cool, wenn nicht. Ich habe doch alles erreicht. Das könnte gut sein. Henderson steht so viel auf dem Spiel, das glaubst du gar nicht. Du sagst ja erstmal, es ist sehr geschmeichelt, dass der Pound for Pound an Nummer 9 gerankt ist. Muss ich mir die Pound for Pound Liste mal vor Augen halten. Wer steht denn hinter ihm? Ja, okay, ich würde jetzt mal sagen, das geht schon in Ordnung, Nummer 9. Ja? Aber ich sehe es halt so, ein Champion sollte eigentlich, also egal in welcher Division, eigentlich immer vor einem stehen, der kein Champion ist. Ja, ja. So, und also, wenn ich mit der Denkweise rangehe, dann würde ich Ronda vielleicht vor ihm sehen, aber das ist halt, dieses Pound for Pound macht wenig Sinn, finde ich, weil das ist so schwer, wie willst du das vergleichen? Man kann sich einfach, soll ich mir jetzt vorstellen, wie Anthony Pettis oder anders Benson Henderson als Frau gegen Ronda Rousey, ja, also das geht nicht. Deswegen, ich kann jetzt besser damit leben, dass er in den Top Ten ist, aber es fehlen halt auch dann so Granaten wie ein GSP. So mit Anderson Silva, gut, der ist auf 7, aber da hat sich auch einiges getan. Ja, auch ein Dominic Cruz, den du jetzt ja noch nicht so oft gesehen hast. Ja, zu seinen besten Zeiten würde ich auch sagen, dass er stärker ist als Benson Henderson. Aber gut, mit 9, ich kann damit leben. Dominic Cruz, also das ist eine Farce, der Typ. Was? Seine Leidensgeschichte meine ich jetzt. Ach so, ich dachte jetzt eher selber als Nein. Würde ich gerade schon anspringen. Gut, Co-Main Event. Ja, auch ganz, ganz toll. Das fand ich bei Road to the Octagon die interessanteste Geschichte, muss ich sagen. Es ist natürlich auch zweimal was für dich. Es sind zwei deiner Lieblingskämpfer dabei. Naja, Gabe Gonzaga, den mag ich jetzt nicht so. Ja, Miocic, aber ich sage ja, Miocic Main Event und Co-Main Event sind zwei. So, das ist natürlich für dich hervorragend. Ich muss sagen, ich bin vom Co-Main Event, es interessiert mich, aber es ist jetzt nicht, dass ich da völlig durchdrehe bei diesem Kampf. Hält sich in Grenzen. Ich habe diese ganzen, immer wenn Gabe Gonzaga gewonnen hat, ist er immer via Knockout hat er das Ding gewonnen. Richtig. Und das waren ja immer. Nee, das stimmt nicht. Er hat es immer gefinished. So, also ja, es ging nie über das die volle Distanz. Oder meinetwegen auch sowas. Ja, er ist ja auch Trainer, ne? Er ist ja Brazilian Jiu-Jitsu-Trainer auch, ne? Richtig. Ja, und diese ganzen Knockouts mit dem Kick und so, das sah schon beeindruckend aus, muss ich sagen. Aber auf mich wirkt Gabriel Gonzaga immer so ein bisschen tapsig. Weißt du? So, auf einmal taumelt der dann auf dich zu und bumm, und trifft er dich auf einmal. Aber täuscht. Das täuscht, ne? Das täuscht. Das ist schon ein sehr, glaube ich. Er ist schon ein hervorragender und sehr guter MMA-Fighter. Ich glaube, er ist ein bisschen doof. Ach, das sollten wir darüber urteilen, ob jemand doof ist. Ja. Ja, gut, dann ist er ein bisschen doof. Nee, aber er ist halt so ein klassischer, aus meiner Sicht, Gatekeeper. Mhm. Ist für mich wirklich so. Also hier, hier kann Miocic halt unter Beweis stellen, ob er ja in die Top 10 gehört oder nicht. Ja. Auch wenn das Ranking aktuell natürlich sagt, er ist ein Top 10 Fighter. Ja. Aber das muss er aus meiner Sicht gegen Gonzaga, der lustigerweise auf 12 gerankt ist, erstmal unter Beweis stellen. Was ist er denn? 10, 9, 8 oder was? Miocic? Ja. Ist 8. Ja, also man hat es auch bei Road to the Octagon gesehen, was der alles. Er hat den schnellsten Kick der Division. Er ist einfach ein schneller, fixer Typ und ich sage immer, es ist eine Maschine. Es ist eine Maschine und ich freue mich großartig. Das war der erste MMA-Kampf, den ich jemals gesehen habe in meinem Leben, war ein Stipe Miocic-Fight und ich habe mir gedacht, das ist eine Maschine, der Typ. Ist ja ein eingewanderter Kroate, nicht wahr? Ja, war das zufällig der Kampf gegen Roy Nelson? Ja, war der Kampf gegen Roy Nelson. Gegen so, und das ist der Punkt, wo ich jetzt an oder einhaken möchte. Weil er endlich nicht gefinisht hat, oder was? Der Kampf liegt relativ lang zurück. 2011? Nee, 2013. Da frage ich mich natürlich, wieso? Ja, es war am 15.06.2013, als Roy Nelson auf Stipe Miocic. Dann habe ich davor schon mal einen Kampf gesehen. Ach so, du hast den, ja, dann vielleicht gegen Joey Beltran. Also das war 2011. Das war schon ein bisschen früher. Da habe ich, glaube ich, noch nicht so regelmäßig geguckt. Sei es, wie es ist. Fakt ist, er hat jetzt eine relativ lange Pause gemacht. Da muss man sich natürlich fragen, wieso? Warum? Wieso nach diesem Sieg gegen Roy Nelson, und da hat er schon nochmal extra ein bisschen Momentum aufgenommen, wieso geht er dann erstmal in eine längere Pause? Es gibt es da einen Grund? Nö, keinen offiziellen, aber ich mache mir halt meine Gedanken. Ist er vielleicht verletzt gewesen und es wurde nicht nach außen kommuniziert oder hatte andere Probleme oder gab es halt einfach keinen Kampf für ihn? Oder wollte den nicht annehmen, den man den Kampf, den er hätte bekommen sollen? Wie auch immer. Nur das ist was, was ich ein bisschen komisch finde. Prinzipiell gebe ich dir recht, ich würde mich wirklich freuen, wenn Miocic hier Gonzaga dominiert, weil diese scheiß Division braucht Bewegung, Movement. Ja. Da muss was passieren und es wäre einfach großartig, wenn so ein Miocic da jetzt durchmarschiert und zu einem Contender wird. Wahrscheinlich wird es erst dann was für 2015, weil 14 ist es eng. Aber es eben, weil Velasquez verletzt ist, ne? Ja, das würde ich toll finden. Aber ich bezweifle es so ein bisschen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich habe von ihm bislang 3 Kämpfe gesehen, gegen Del Rosario, gegen Struve und halt gegen Nelson. Ja. Und ja, er hat Del Rosario gefinisht, aber ich weiß nicht, irgendwas sagt mir don't believe the hype. Mhm. Manchmal denke ich mir, ist er zu leicht für die Division? Das würde ich eigentlich verneinen. Also da gibt es ja auch andere, die andere Heavyweights, die nicht so schwer sind, wie jetzt so ein Gabriel Gonzaga zum Beispiel. Travis Brown könntest du zum Beispiel anführen. Also ich weiß es nicht, an was es liegt. Es ist irgendwas, was mir sagt, nee, das ist nicht. Das ist nicht. Er hat den großen Vorteil erst DC, auch wenn er so ein bisschen nicht so aussah, war ja auch fix auf die Beine, ne, im Prinzip. Ja, ja. Also ist er der schnellste in der Division? Daniel Cormier? Oder wie meinst Steven du jetzt? Miocic. Wusstest du eigentlich, dass das Steven heißt? Ja. Wenn man Road to the Octagon gesehen hat, dann wusste man es danach. Ja, nee, also ach, ich tu mich wirklich schwer mit diesem Kampf. Da gibt's doch nur eine Meinung. Wieso denn? Believe the Hype. Nee, ich tu mich schwer mit diesem Kampf. Doch, believe dem Hype. Weil ich Gabriel Gonzaga schon so ein bisschen auf ins Herz geschlossen habe, muss ich sagen. Du musst doch auch mal ein bisschen realistisch und praktisch rangehen. Und Gabriel Gonzaga schon immer ein Typ war, der plötzlich dann gewonnen hat, als du gar nicht damit gerechnet hast, dass der jetzt gewinnt. Das war schon immer so. Das ging schon los mit diesem großartigen Kampf damals gegen komme ich wieder nicht auf den Namen, Chris. Chris hieß er übrigens nicht. Aber warte, es klingelt schon, ich krieg den Namen nicht raus. Gegen Brandon Sharp. Nee, nicht gegen Brandon Sharp. Gegen Krokop. Gegen Krokop. Was? Mirko Krokop. Alle haben gedacht, wie so heißt. Ne, du kennst dich da einfach. Du solltest mehr MMA aus den vergangenen Jahren dir mal zu Gemüte führen. Ja, werden wir auch machen, wenn es diesen Fight Pass mal hier bei uns gibt. Also da war es halt auch so, das ist so ein typischer Gonzaga gewesen. Alle wussten, hier gewinnt Krokop. Und dann kommt Gonzaga und haut Krokop mit so einem Headkick. Den hast du auch in diesen ja. In diesem Video mit dem gesehen. Nein, hat er die alle getroffen, ne? Und das war dann der Moment, wo ich zum ersten Mal so ein bisschen auf Gonzaga aufmerksam geworden bin. Also damals habe ich UFC noch nicht so verfolgt, so extrem, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben. Das war eine große Nummer damals. Und es hat sich so ein bisschen fortgeführt, dass ich öfters gehört habe vor Kämpfen, ja, er ist so ein bisschen der Außenseiter oder mal gucken, ob er es noch drauf hat, sage ich jetzt mal. Und dann hat er eigentlich ja, immer wieder abgeliefert. Ja, kurz gucken. Ich tue mich schwer. Hier aber Sieger. Wir müssen doch auch mal den Fakten ins Auge blicken. Ricky, der Bart ist ab. Was? Der Bart ist ab. Ja, was denn für ein Bart? Schnäuzer, er hatte doch den Glücksschnäuzer im letzten Fight. Nee, hat er nur gemacht, weil Ariel Helwani ihm beim Media Day darum gebeten hat, den doch auch beim Kampf zu tragen. Ja. Hat der davor auch ohne Bart gewonnen, Chris. Und es ist ja jetzt nicht so, dass so ein behaarter Brasilianer es nicht schafft, innerhalb von 1-2 Wochen sich nochmal so ein Bart wachsen zu lassen. Das stimmt. So, also der Bart spielt eine ganz wichtige Rolle. Also du bist völlig festgelegt, Stipe Miocic gewinnt das Ding. Stipe Miocic, ja absolut. Er ist ein Chris-Guy, absolut. Dann gehe ich wieder gegen dich und sage, Gonzaga gewinnt das Ding. Echt und zu Recht wirst du wieder auf die Backen kriegen. Wie immer. Ja! So, dann kommen wir zu Donald Cerrone gegen Adriano Martins. Ricky. Ja? Dass ich das jetzt in der Sendung mache, hast du die Domain gesichert? Nein. Mhm. Wer kommt? Es ist clever, wenn du das in der Sendung machst. Wieso, ist das live hier? Ja, ist live. Donald Cerrone gegen Adriano Martins kommt jetzt. Und das ist für mich so der erste Kampf, wo ich so denke, ja, interessiert mich auf jeden Fall, ja. Aber ist für mich kein UFC on Fox Main Card Fight. Eher so Prelims Main Event oder wie? Ja, weiß ich nicht. Anderes Event, Fight Night. Weil das liegt an Adriano Martins. Ist halt. Sind denn die On-Fox-Events größer als die Fight Nights? Nicht die kompletten Events, aber ich würde die vier Kämpfe, die auf der Main-Card stehen, oder zumindest vom Ansehen her meine ich jetzt, zumindest drei Kämpfe, die auf der Main-Card stehen, da würde ich versuchen, Leute einzusetzen, die man kennt. Mhm. Und okay. Ich finde es schwierig bei Miocic gegen Gonzaga. Gonzaga kennt man vielleicht, aber Miocic nicht so. Und Cerrone gegen Martins ist für mich zu wenig, aber interessiert mich. Martins ist der Shit in Brasilien. Ja, also da wird er wirklich relativ hochgehalten, so als großartiger MMA-Fighter und gehört in die UFC und pipapo. Und er hat das auch so ein bisschen unter Beweis gestellt gegen Darren Cruikshank. Das muss für mich fein säuberlich immer eingeordnet werden. Donald Cerrone ist Lightweight, sprich in der Pettis Division. Absolut richtig. So, das müssen wir erstmal eruieren. Gut. So, Adriano Martins, wie gesagt, mit seinem ersten Fight in der UFC gegen Darren Cruikshank. Relativ gute Performance mit Submission of the Night und so. War wirklich eine starke Performance. Allerdings gegen einen Gegner, wo alles andere für mich auch überraschend gewesen wäre. So, und Cerrone, würde ich sagen, der ist ein starker Lightweight, wirklich ein starker Lightweight, den man auch kennt, der jetzt auf jemanden trifft, den man halt in den Staaten wahrscheinlich überhaupt nicht kennt, mit Adriano Martins. Und das ist das Problem für mich dann jetzt hier auf der Card. Also, wenn jetzt Martins schon ein bisschen von sich reden gemacht hätte, vielleicht so auf so einem Level wie ein Miocic, dann hätte ich mit dem Kampf leben können. So habe ich das Gefühl, dass der fast nur so Leute interessiert wie uns, sagen wir jetzt mal. Ja. Aber zum Kampf an sich, Cerrone muss das Ding gewinnen, aus meiner Sicht. Aber man sollte diesen Martins nicht unterschätzen. Also ich kenne halt nur diesen einen Kampf von ihm gegen Cruikshank und der war schon sehr, sehr stark. Allerdings hätte ich von Cerrone was Ähnliches erwartet gegen den Cruikshank. Und es ist natürlich für Martins wirklich jetzt eine gute Möglichkeit zu beweisen, dass er im Lightweight auch ja, ein Wörtchen mitsprechen will, vielleicht jetzt nicht um den Titel, aber zumindest mal Top 10, Top 15. Also sollte er Cerrone hier besiegen, das wäre schon eine Riesenansage. Andererseits ist die Frage, warum die UFC das jetzt macht, mit jemandem, der in Brasilien sehr, sehr beliebt ist, bringt ihn direkt gegen so einen starken Gegner, wenn er jetzt verliert, ist kühlt leicht ab, aus meiner Sicht dann so ein bisschen. Und nach der Performance gegen Cruikshank hätte ich es besser gefunden, wenn er davor nochmal gegen einen schwächeren Gegner angetreten wäre oder antreten hätte können und danach erst diesen nächsten Schritt. Also ich habe das Gefühl, dass hier ein bisschen gerusht wird. Vielleicht liegt es daran, dass sie unbedingt einen Fighter brauchten für Cerrone und den wollten sie unbedingt auf der Card haben. Ich weiß es nicht. Und Cerrone, ja, was soll man über Cerrone sagen? Das ist ein großartiger Kämpfer. Der war kurz davor, mal einen Titelkampf zu bekommen. Das hat man ja auch in diesem Road to the Octagon mitbekommen nochmal, als er dann gegen Pettis verloren hat und danach so ein bisschen in Probleme geraten ist. Einfach weil seine Kämpfe nicht mehr so überzeugend waren gegen Nunes und auch gegen Dos Anjos. Das hat er ja dann sogar verloren. Aber gegen Evan Dunham haben wir wieder den alten Cerrone, möchte ich sagen, gesehen. Und Donald Cerrone mit einer guten Performance, würde ich jetzt mal behaupten, ist für jeden Lightweight Contender schwierig zu besiegen. Deswegen tippe ich auf Cerrone. Ja, würde ich auch sagen. Also Martins ist halt einfach schwer einzuschätzen. Ist ein guter Mann bestimmt, aber ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob er in der Lage ist, schon auf so einem Level mitzuhalten, weil ich eben nur diesen einen Kampf gesehen habe und ja, vom restlichen Geschehen, was um ihn herum so passiert ist, einfach zu wenig weiß. Aber interessiert mich. Hochinteressanter Kampf. Ist von den drei Main Events, sage ich jetzt mal, der mich nach Benson Henderson gegen Josh Thompson am meisten interessiert. Also Gonzaga Miocic ist bei mir nicht so hoch gerankt. So von das für mich, also das muss ich nochmal sagen, die ersten beiden, also die beiden Main Events, da freue ich mich arschblöd drauf. Das glaubst du gar nicht. Ja, dann kannst du dich wahrscheinlich auch auf Darren Elkins gegen Jeremy Stevens freuen. Aha. Ich gehe davon aus, dass das ein interessanter Kampf wird, der wirklich Fight of the Night Potenzial, möchte ich schon sagen, hat. Hm? Ja, also Featherweight-Kampf, klar. Und Elkins, jetzt geht das wieder los. Elkins kommt von einem Sieg gegen Hioki und Jeremy Stevens hat zuletzt gegen Honey Dingsbums da gewonnen. Das war die Geschichte, glaube ich, wo er den Gott, das geht mir jetzt auf den Sack hier mit dem Rumgeschreie. Wir hätten dieses Kind hier gekauft. Ja, beide auf jeden Fall zuletzt mit guten Performances. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und ich glaube, dass der Kampf sehr, sehr unterhaltsam werden kann. Das wollte ich eigentlich jetzt nur mal gesagt haben. Du das hast. Du kannst dich an beide nicht erinnern. Hä? Nee, kann ich nicht. Okay. Links sieht aus wie Ashton Kutcher und der rechts kenne ich nicht. Da wird er sich freuen, der Darren. Oh, das ist großartig, gut, dass ich gerade Ashton Kutcher angesprochen habe. Ich gucke jetzt immer auf ProSieben Fun. Da gucke ich jetzt immer Saturday Night Live. Gibt's da immer? Ja. Ricky? Ach, scheiße, geht ja gar nicht. Nee, würde ich mir auch nicht angucken. Warum denn nicht? Weil ich andere Sachen habe, die ich angucken will. Was großartig. Ja, bezweifle ich ja nicht, aber es gibt vieles, was großartig ist und ich kann es nicht gucken. Übrigens, meine Kündigungsbestätigung bei Sky wurde noch nicht erwidert. Ja, da macht ihr mal keine Sorgen. Also vom Tippen her würde ich sagen. Von den Tippen her. Stevens gewinnt das Ding. Auch wenn Elkins hier besser gerankt ist, ich würde sagen, Stevens gewinnt die Nummer. Schön. Dann kommt der Fox Sports One Prelim Main Event. Alex Caceres gegen Sergio Pettis. Alex Caceres und Sergio Pettis, beide dürften dir über den Weg gelaufen sein. Kannst du dich... Pettis ist klar, oder? Wie Pettis? Der Sergio? Ja. Ja, selbstverständlich. Da gab es ja erst so eine Twitter-Q&A mit ihm. Ja. Kannst du dich noch an den Kampf von Pettis gegen Will Campuzano erinnern? Ja, das war ja eher ein Würgen als ein schöner Fight. Er hat sich durchgekämpft, muss man sagen. Übrigens, den FIFA-WM-Song für die Brasilien-WM singen Jennifer Lopez featuring Pitbull. Guck mal an. Da freut man sich. Mhm. Und Alex Caceres hat gegen Roland Delormi, oder wie der hieß, bei UFC 165 einen umstrittenen Sieg eingefahren. Aber ich fand den hoch excited, diesen Kämpfer. Den fand ich wirklich unterhaltsam. Alex Caceres. Ah, doch, der. Ja, du müsstest ihn gesehen haben, normalerweise. Hab ich gesehen. siehste? Und er hat einen sehr unterhaltsamen Kampf gehabt gegen seinen Typen da, gegen diesen Delormi oder den Delormi. Das ist doch der kleine Cousin von Dante, oder? Man könnte es fast meinen. Mhm. Und gegen Pettis, das ist interessant. Das ist ein interessanter Kampf, weil, wie gesagt, so vom Gefühl her kam Pettis in die UFC mit einem riesen Momentum. Das ist der Shit, noch stärker als Anthony Pettis und Pipapo. Dann der Kampf, ein bisschen, ja, hat der uns wieder auf die Boden der Tatsachen zurückgeholt und hat gezeigt, okay, der ist halt noch jung und muss auch erstmal so ein bisschen lernen. Genau, so. Da haben wir ja gedacht, okay, wir verzeihen ihm nochmal, die Performance war wirklich mau, aber das ist ja auch der große Sprung auch beim Fußball, da nehme ich nochmal die Analogie, das sagt ja auch der Tiger immer ganz gerne bei den Bayern. Der kann den Kids so viel beibringen, aber wenn es dann gegen in einem Stadion vor 81.000 Zuschauern losgeht, dann ist es mal noch eine ganz andere Hausnummer. Also ob die Kids damit klarkommen mit dem Druck, ne, Millionen Leute schauen zu, das ist vielleicht auch bei Sergio Pettis UFC-Debüt der Fall gewesen. Also man weiß es nicht, vielleicht liefert er jetzt mehr ab. Ich würde es mich freuen, wirklich. Ja, ich mich absolut auch. Was soll denn aber auch Anthony Pettis sagen? Der ist ein ganz guter. Das soll er denn sagen? Der muss über seinen kleinen Bruder sagen. Der ist noch besser als ich. Das haben ja auch andere gesagt. Aber für mich ist das persönlich noch eher ein Main-Card-Fight als Elkins gegen Stevens. Wollte ich nämlich gerade sagen, aber dann habe ich gedacht, bist du doof? Kommt dann wieder von dir. Nee, finde ich schon. Aber das ist, glaube ich, trotzdem ein Kampf, der sich mehr so im Hardcore-Fan-Lager als interessant gestalten dürfte. Und ganz schwer für mich, also Intention sagt sofort, Sergio Pettis gewinnt das Ding. Ja, der hat einen 10-0 Rekord. Richtig. Aber wenn ich jetzt die Performance von ihm vom letzten Mal, das war das Einzige, was ich gesehen habe, nehme und gegenüberstelle gegen so einen Alex Caceres, ist es gut möglich, dass er sich eine fängt und K.O. geht. Und das ist, oder dann submitted wird, weil er halt kurz mal nicht richtig bei Sinnen ist. Und deshalb finde ich diesen Kampf so hochinteressant. Ich hoffe, dass Sergio Pettis gewinnt. Ich hoffe, er kann diesen Hype weiterhin fortführen. Und tippe auch Sergio Pettis. Aber ich wäre jetzt nicht völlig verblufft, wenn Caceres das Ding... Nach dem schlechten Debüt. Und wenn er jetzt noch verlieren würde... Nee, Chris. Nicht schlecht. Das möchte ich hier nochmal sagen. Nach dem schwachen. Schwachen Debüt. Und wenn er jetzt verlieren würde, das Sergio, das wäre schon eine Delle. Da müsste er sich erstmal rauskämpfen. Ist die Frage. Uriah Hall lässt grüßen. Es muss nicht, so weit würde ich nicht gehen. Du darfst nicht vergessen, er hat in der schwierigen Situation bei seinem Debüt die Situation meistern können und hat gesagt, okay, es läuft nicht 100% für mich, ich muss gucken, dass ich das Ding gewinne. Und das ist schon stark für einen 20-Jährigen, dass er das einschätzen kann. Und dass er nicht überpaced und sagt, ich muss jetzt hier aber deliveren. Also ich vielleicht interpretieren wir da auch viel zu viel hinein. Ich finde, das Debüt von Sergio Pettis war eher so eine Konsensentscheidung wie das Debüt von Jessica Eye. Kannst du dich noch erinnern? Ja, hat meiner aber das finde ich auch nicht unbedingt jetzt den Kampf gewonnen. Das finde ich eigentlich nicht. Also ich fand das jetzt nicht so, dass es jetzt deutlich 2-1 an Pettis ging, der Kampf. Aber was ich damit sagen will, bei Jessica Eyes Debüt und bei Sergio Pettis Debüt hätte es mich nicht gewundert, wenn es andersrum ausgegangen wäre. Das gebe ich dir, ja. Hätte es mich nicht gewundert. Da gebe ich dir recht. So. Da gebe ich dir, auf dem Cyber, da überschlagen sich wieder die Ereignisse in unserem Fred. Fred Feuerstein? Ja, also da ist wirklich. Also mittlerweile schreiben hier Leute rein. Aber gut, dass ich gar nicht weiß, wie man da hinkommt auf so ein Cyborg. Ja, du willst ja, dass ich da immer poste. Ich will ja gar nicht mehr da posten. Ich will, dass du immer postest. Ja, mache ich auch weiter. Jetzt habe ich meinen Kuli hier verloren. So, Eddie Wineland trifft auf Yves Chabouin. Ja. Eddie Wineland, wissen wir natürlich noch, gegen Helen Barrow mit diesem Kick verloren. Weißt du, diesen Spinning-Kick in, was war das eigentlich da oben so... Waren das einfach die Rippen, die er da getroffen hat? Und das war der Knirschkomplex. Da war er dann so ein bisschen enttäuscht, dass der Referee direkt abgebrochen hat. Aus Eddie Winelands Sicht hätte es noch weitergehen können. Interessant ist natürlich, wenn du von dem Titelkampf dann erstmal in die Mitte der Prelims rutscht, sagt natürlich auch ein bisschen was über die Division an sich aus, wie stark die besetzt ist oder eben nicht. Und diesen Yves Chabouin. Da muss ich jetzt ganz. Den kenne ich gar nicht so gut. Also, Eddie Wineland Den finde ich gut, den fand ich auch stark bislang gegen Scott Jorgensen und gegen Brad Pickett. Und freue mich, dass er jetzt wieder mal zu sehen ist nach Don. Wie lange hat er jetzt pausiert? War doch eine Weile, oder? Ah, cool, gut, 21. September, ja, das kannst du mal. Mainland, ja, natürlich, das war doch die Geschichte gegen Dings. Hindenburg, habe ich gesagt, genau. Ja. Richtig. Deswegen, ich freue mich auf diesen Kampf. Was macht denn der da unten? Ja, es fehlen dann die Gegner, glaube ich, auch einfach in der Division. Yves Chabouin? Na, du darfst nicht vergessen, wenn du jetzt mal guckst, ja, in der Featherweight Division. Ja. Nee, in der Bantamweight Division natürlich. Mhm. Gegen wen sie da antreten? Faber, McDonald waren vom Tisch erstmal. Mhm. Asun Sao, was ist eigentlich mit dem? Faber McDonald ist auch ein cooler Name. Haben wir nicht zuletzt darüber gesprochen, dass er irgendwann wieder jetzt einen Kampf hat? Genau, gegen Francisco Rivera am 22. Also der ist auch weg. Ja, Easton ist ja auch weg. Dillashaw und Easton waren beide weg. Brad Pickett ist in London dabei. Mitsugaki, da klingelt auch irgendwas. Hat er nicht auch jetzt den nächsten Kampf? Guck mal da mal kurz. Takio Mitsugaki hat einen, keinen Kampf seit 6. Ach, der hat am 6. Dezember gegen Nampham gekämpft. Also war auch weg. Da ist dann nicht mehr viel. Und vielleicht sagt die UFC, ja, komm, dann hier gegen Eve. Kannst du mal zeigen, was du kannst. Der ist etabliert, ist bekannt, ist kein schlechter. Kannst du mal zeigen, ob du noch ein Top 5 Bantamweight Fighter bist. Könnte sein. Ich hoffe, weil ich finde Eddie Wineland gut und ich würde mich freuen, wenn er gewinnt, weil es auch wiederum wichtig ist für die Division, dass sich da Leute einen Namen machen, etablieren und ja das praktisch das Rad, das sich dreht, immer größer wird mit immer mehr Leuten drin. Mhm. Deswegen, das ist auch wichtig. Das ist in jeder Division wichtig in dieser Zeit, wo 44 Events stattfinden. Das stimmt. Denn die also, musst du auch immer irgendwie namhaft headline. Deswegen tippe ich auch Wineland. Dann trifft Chico Camouche gegen Yaozin Metza. Oder? Was sagst du? Yaozin Metza. Yaozin Mesa. Mesa, okay. Chico Camouche, könnte man sich noch daran erinnern, dass er bei der, was war denn das nochmal für eine Card? War das nicht die Pettis-Card? War das nicht in Dingsbums in Milwaukee? Genau, da hat er einen Kampf gehabt gegen irgendeine Pfeife. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Und das Publikum ist völlig ausgerastet. Und der hat gekämpft, als ob es um sein Leben geht. Daran kann ich mich noch erinnern. Das war wirklich eine großartige Nummer. Es hat richtig Spaß gemacht, den kämpfen zu sehen. Aber aus meiner Sicht hat er dann zu Unrecht diesen Kampf gewonnen. Es hat so ein bisschen sich angefühlt, als ob das so eine Konsensentscheidung war, weil das in Milwaukee war und so weiter und so fort. Und den anderen Vogel, den kenne ich gar nicht. Der hat wohl gegen John Albert gewonnen, wer auch immer John Albert ist. Den kenne ich halt überhaupt nicht, den anderen Typen. Und das wiederum ist dann für mich Grund genug zu sagen, Chico Camouche gewinnt diesen Kampf, weil ich den anderen nicht kenne. Ja, warum nicht? Ja. Aber das wollte ich auch noch dazu sagen, das ist auch ein Kampf, den man sich angucken sollte, weil halt einfach, wenn du so einen Chico Camus dabei hast, dann kannst du davon ausgehen, dass es zumindest mal kein langweiliger Kampf wird, behaupte ich jetzt mal. Junior Hernandez trifft auf The Wolverine, Hugo Viana. Das ist auch wieder ein Kampf, Chris, da weiß ich gar nicht, wie ich da rangehen soll. Also Am besten... Hugo Viana war eine Zeit lang, habe ich gedacht, den musst du dir auf dem Schirm halten. Der könnte was werden, so, oder könnte eine Nummer werden. Und dann hat er relativ sang- und klanglos gegen TJ Dillashaw verloren. Und ich habe mir gedacht, okay, das war so deutlich, da kommt nicht viel. Jetzt kommt er also zurück nach der Niederlage und trifft auf Hernandez, den ich jetzt persönlich noch gar nicht kenne. Ich freue mich aber irgendwie auf diesen Kampf. Weißt du? Also, jetzt weiß ich, wer das war. Nee, weiß ich nicht mehr. Nee. Ich freue mich trotzdem auf diesen Kampf, weil ich gespannt bin, wie Hugo Viana da aus der Geschichte rauskommt mit der DJ Dillashaw-Nummer. deswegen freue ich mich auf diesen Kampf und deswegen, klar, ja, behaupte ich auch, den sollte man sich angucken, weil ich gehe davon aus, dass Hugo Viana Gas geben wird und das macht Spaß, dem zuzugucken. Mhm. Es ist eigentlich kein uninteressanter Kämpfer, so. Es ist einer, den man gerne bei der Ausübung seines Jobs beobachtet. Deswegen freue ich mich auf diesen Kampf, bin gespannt auf diesen anderen Typen. Wenn ich jemanden nicht kenne, habe ich ja schon mehrfach gesagt, da habe ich eigentlich immer Bock drauf. Und ja, Hugo Viana, ich bin gespannt, wie er nach der Dillashaw-Niederlage jetzt aus der Nummer rauskommt, aber ich denke, er gewinnt das Ding. Darren Cruikshank gegen Mike Rio, ich glaube, hier geht es so ein bisschen um den Job der beiden. Beide haben sich nicht so gut in letzter Zeit präsentiert. Auch wenn Darren Cruikshank gegen Eve Edwards gewonnen hat, ich fand insgesamt seine Performance von seinen letzten drei Kämpfen alles nicht besonders gut und Mike Rio hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Deswegen behaupte ich jetzt mal, wenn die keine geile Performance abliefern, könnte das für beide der letzte Kampf sein. Mhm. Oder zumindest einer der letzten Kämpfe. Und für den Verlierer wird es, glaube ich, richtig eng. Ich glaube, für den Verlierer wird es richtig eng. Mein Cruikshank ist eigentlich immer auch ganz interessant zum Angucken, aber unterm Strich kommt zu wenig und die Kämpfe sind mir auch manchmal zu öde. Muss ich auch dazu sagen. Ja. Vom Gefühl her würde ich sagen, Cruikshank gewinnt das Ding. Das ist schwer zu sagen. Also die fand ich beide wirklich zuletzt richtig schlecht. Muss ich ganz ehrlich so sagen. George Sullivan trifft auf Mike Rhodes. So ein Rhodes stellt man sich eigentlich auch ganz anders vor. Dann auch noch mit dem Zunamen Biggie. Das ist bei 77 Kilo. Der feiert sein UFC-Debüt, deswegen kann ich dir nicht sagen, was wir uns bei dem erwarten können. Und das gleiche gilt für George Sullivan. Beide mit ihrem UFC-Debüt. Lass uns überraschen. Finde ich dann noch interessant. So, dann gibt es aber doch noch einen Kampf, den ich cool finde. Al Capone, Nikita Krylov, trifft auf Walt Harris. Und Walt Harris, da könntest du dich noch dran erinnern, der hatte sein UFC-Debüt gegen Gerard Rochhold. Ich weiß nicht, ob du den Kampf gesehen hast. Da war es so, dass er in der ersten Runde Gerard Rochhold wirklich schon am Boden hatte, unglaublich stark rüberkam. Der war auch eine Zeit lang, war er nicht mal NFL-Spieler und ist dann irgendwie zu UFC gekommen. Irgendwie so eine Geschichte gab es da. Der sah wirklich richtig gut aus in der ersten Runde und ich habe gedacht, oh, das ist jemand, den muss man auf der Karte haben. Was ist das? Light Heavyweight? Nee, das ist Heavyweight. Und er hatte dann, glaube ich, konditionelle Probleme. Ich glaube, das war sein Hauptding, dass er einfach konditionell nicht mithalten konnte. Hat auch ganz schöne Muckis, ne? Es ist ein Viech, ja. Ne, der kostet ja auch Saft, ne? Wenn, die musst du ja auch antreiben, die Dinger. Das kenne ich. Und Nikita Krylov war ein Typ, da haben sich viele drauf gefreut. Der hat sein Debüt gefeiert gegen So Politely. Das war die Geschichte, als Politely ja den Rippenbruch hatte. Und das war dieser ganz, ganz schlimme Kampf. Der einzige schlechte Kampf bei UFC 164. Daran kann man sich noch erinnern, weil er so scheiße war. Mhm. Deswegen hochinteressanter Kampf. Beide eigentlich haben die Skills, großartige Kämpfer zu sein. Also Krylov heißt es zumindest so, den muss man auf der Karte haben, der ist stark, auf den kann man sich freuen, aber er hat es halt überhaupt nicht gezeigt in seinem UFC-Debüt. Und Walt Harris hat es angedeutet, hat sich, fand ich, gut verkauft, muss mit Sicherheit an seiner Kondition noch ein bisschen arbeiten. Ich glaube, er hatte auch so ein paar Probleme, war das nicht, dass er wrestlerisch gegen Rochhold Probleme bekam. Ich möchte mich jetzt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall finde ich den Kampf einfach auch wieder so interessant, wer jetzt sich da aus dieser Misere des Debüts, ja, das nicht so gut verlaufen ist, rauskämpfen kann. So, insgesamt, Chris, kann ich dir sagen, ist das wirklich eine Karte, die man von top to bottom durchgucken kann? Ja. Das ist wirklich an sich eine gute Karte. Abstriche würde ich machen. Bei Elkins gegen Stevens, das wird bestimmt ein guter Kampf und könnte auch so Fight of the Night Charakter haben, aber der hat für mich so, da fehlt die Bedeutung irgendwie so, weißt du? Sullivan gegen Rhodes, verstehe ich, beides Debütanten. Ja, aber so fast jeder Kampf hat hier irgendwie eine Bedeutung für mich. Also weißt du, das, ein Ausgang hat aus meiner Sicht unmittelbare Folgen für die meisten Kämpfe hier. Und das ist immer das Geile bei einer UFC-Card, wenn das der Fall ist. Wenn du in jedem Kampf irgendeine Hoffnung mit hineinstecken kannst. Oder halt eben dann einfach nur Bock hast, diesen Kampf zu sehen. Deswegen kann ich nur jedem ans Herz legen, die Geschichte wird natürlich auch wieder Geld kosten. Kauft euch die Maincard, das sind wirklich sicher investierte 6 Euro, wenn ihr über die iPod- oder iPhone-App guckt. Ich gehe davon aus, dass Henderson, Thompson, Cerrone, Martins und Elkins gegen Stevens wirklich gute Fighter werden. Miocic, Gonzaga könnte so ein Stinker werden, muss man ganz ehrlich auch mal sagen. Ja. Das könnte wirklich nach hinten losgehen. Aber der Rest sollte sehr, sehr ansehnlich werden. Und die Prelims, die Fox Sports Prelims kann man auch auf der Fight Pass gucken, oder? Die sind for free und Fight Pass Prelims sowieso. Also ja. Im Endeffekt sind die ersten 7 Kämpfe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, sind kostenlos und danach kannst du Geld ausgeben. Wollt ihr noch wissen? Und alle so, yeah. Wann in Deutschland das Ganze beginnt. Die Prelims beginnen, also die Fight Pass Prelims beginnen um 22.30 Uhr. Wer sich dann die Fox Sports One Prelims angucken will, der sollte um 23 Uhr einschalten und die Main Card beginnt um 2 Uhr deutscher Zeit. Mhm. Damit ihr da zum richtigen Zeitpunkt am Apparat sitzt. Gut, Chris, dann gucken wir noch einmal schnell, ob in der MMA-Welt irgendjemand gestorben oder geschwängert wurde. Ich habe schon geguckt, leider nicht. Leider nicht, das ist einfach ein Sympath. Benson Henderson hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Gut, ist nichts passiert, also brauchen wir auch nichts erwähnen. DC ist ein bisschen eine Zicke. Also an dieser Stelle möchte ich auch nochmal, ich möchte mich wirklich entschuldigen dafür, dass ich mich so geärgert habe zu Beginn der Sendung. Naja. Aber das reicht jetzt langsam einfach. Gut, und ich bitte auch weiterhin, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, Chris, na? Diese Cyborg-Geschichte, das meine ich nicht mehr lang. Okay. Nee, das ist ein ganz komischer Haufen da. Außer Gabe Gonzaga, den muss man an dieser Stelle mal erwähnen. Das glaubt mit meinem Lieblingshörer. Ja, definitiv. Also, in diesem Sinne, let's get ready to rumble. Tschüss. Wow. Well spoken. Yes, I'm a native speaker. MMA Radio.